Donald Trump ist der Twitter-König unter den amerikanischen Präsidentschaftsbewerbern. Bei CNN prahlte er, habe Millionen von Leuten auf Twitter und Facebook. I have millions of people on Twitter and Facebook. I think I have over 5 million people on both. It's a lot of people. Er denke, er habe jeweils über 5 Millionen Follower, das seien viele Leute. Donald Trump ist seit langem Spitzenreiter im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Ein Grund für seinen Erfolg, der geschickte Einsatz der sozialen Medien, sagt Mindy Finn. Sie hat schon in mehreren republikanischen Kampagnen mitgearbeitet, unter anderem für George W. Bush oder Mitt Romney. Über Trump sagt sie: What he's understood is that Was er verstanden hat, geh auf Twitter, löse eine Kontroverse aus, schreibe etwas Empörendes und alle Medien werden darüber berichten. Du dominierst die Nachrichten für 24 Stunden und hast eine Chance, über andere Dinge zu reden. Das widerspreche den alten Regeln, die für erfolgreiche Wahlkampagnen zu gelten schienen. Wer sammelt die meisten Spenden? Wer wird von den meisten Gruppen oder Parteiführern unterstützt? Wer hat die besten Berater? All diese alten Regeln sind zerstört worden. Allerdings, was die neuen Regeln sind, das ist noch nicht ganz klar, das sagt Joe Rospers. Er war in beiden Wahlkampagnen von Barack Obama zuständig für den Einsatz digitaler Medien. Kandidaten hätten noch Mühe, ihren Ton in den sozialen Medien zu finden. Wie können sie authentisch rüberkommen, aber trotzdem noch kontrolliert kommunizieren? Auf jeden Fall nutzen alle die sozialen Medien intensiv. Hillary Clinton hat zum Beispiel einen ganzen Stab aus Redakteuren aufgebaut, die immer neue Artikel, Videos und Rätselfragen erstellen. Einen Königsweg für den Umgang mit sozialen Medien gibt es noch nicht. Rospers sagt, jede Kampagne müsse für sich selbst herausfinden, welche Plattformen sie nutzen wolle. Das war eines der schwersten Dinge für beide Obama-Kampagnen, der Versuchung zu widerstehen, überall dabei zu sein. Zu sagen, wir machen innovative Sachen, schaut auf uns. Wenn es nichts bewirkt, um Wähler zu kontaktieren, Geld einzuwerben oder unentschiedene Leute anzulocken. Gerade bei den Demokraten ginge es nicht darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Das unterscheidet eine politische Kampagne von einer Werbekampagne für ein Unternehmen. Rospers sagt, es gehe vielmehr darum, einzelne, interessierte Leute zu erreichen, die für den Kandidaten stimmen könnten und gleichzeitig für ihn werben. Dafür seien Twitter, Facebook und Co. ein Mittel, aber nicht das alleinige. Man setze weiterhin auch auf E-Mails, Gespräche, Anrufe und sogar Briefe.